Man könnte Biopics auch Schlüssellochfilme nennen. Hitchcock von Sacha Gervaisi ist so einer. Hitch und Gattin Alma Reville konzipieren die Dramaturgie eines Psychothrillers. Eine Hauptdarstellerin, die in der Mitte der Handlung stirbt. Während Alma ihren Toast mümmelt. Und dann meint Helen Mirren zu Anthony Hopkins: Ich denke, das wäre ein schwerer Fehler. Warte nicht bis zur Mitte des Films. Töte sie nach 30 Minuten. Gesagt, 1960, gedreht. Und so findet Scarlett Johansson, alias Janet Leigh, in einer der berühmtesten Szenen der Filmgeschichte unter der Dusche ihren Tod. Psycho wird zum Riesenerfolg. Wie sich schon in der Frühstücksszene andeutet, wird Alma Reville, die Helen Mirren als selbstbewusste Ehefrau des Meisters spielt, am Ende des Films Hitchcock als der kluge Kopf hinter dem neurotischen Künstler rehabilitiert. Das ist die Geschichte, die Sacha Gervaisis Film Hitchcock vor allem erzählt. Wir tauchen ein in die 1960er Jahre, sind Zaungäste bei den chaotischen Dreharbeiten zu Psycho. Nur das mit Alma/Helen Mirren ist ja schön und gut. Aber den von Neugierde besessenen Filmliebhaber plagt natürlich diese Frage. War denn Alfred Hitchcock der Sanfte, der Geniale? Meine Kamera wird Ihnen die Wahrheit sagen. Dieser Filmkünstler beseelt von seiner Vision? Ich bin nur der Mann, der sich in einer Ecke versteckt und mit seiner Kamera zusieht. Oder war Alfred Hitchcock der geifernde, fette, alte Regisseur, der die Blondinen, die ihm als Hauptfigur in die Finger kamen, Grace Kelly, Janet Leigh, Vera Miles, obsessiv malträtierte? Sacha Gervaisi kratzt das Monument Hitchcock in seinem Film nicht wirklich an. Dessen Obsession wird zaghaft angedeutet und weggelächelt. Ehemalige Hitch-Hauptdarstellerin von 1956 zur aktuellen Hitch-Hauptdarstellerin von 1960. Ein fiktiver Dialog. Sie haben doch mit ihm nicht viel über Ihr Privatleben gesprochen, oder? Nein. Dabei würde ich es belassen. Die reale Tippi Hedren hingegen, die Blondine aus Die Vögel, entstanden nach Psycho, beklagt Hitchcocks Sadismus. It is a terrible thing to be the object of that obsession. Fürchterlich, Opfer einer Zwangsvorstellung zu sein, sagt Tippi Hedren im Interview zum hochgelobten HBO-Film über Hitchcock, der in den USA im letzten Jahr im Fernsehen lief, The Girl von Julian Jarrett. Dort ist Hitch der Sadist, der Sienna Miller als Tippi Hedren bis aufs Blut peinigt. Ist das nun wahr oder das andere? Tja. The Girl und jetzt im Kino Hitchcock, sie zusammenzuschauen wäre sicher spannend, aber weiterhelfen würde es auch nicht bei der Wahrheitssuche. Am Ende bleibt nur das Eingeständnis, dass, wenn der Film anläuft, der Voyeur in uns sein eitel Haupt reckt. Ein Film wie Sacha Gervaisis Hitchcock bietet dem dann reichlich Schaufutter. Nüchtern gesprochen, Disneys Schneewittchen war kein Dokumentarfilm übers Mittelalter und Hitchcock, der Film, ist keiner über den großen Künstler, sondern eine fiktive Geschichte über einen Geschichtenerzähler, der in Psycho in unsere tiefen Abgründe schaute, sich dabei kräftig einfeigste und viel verdiente. Präziser geht's leider nicht mit dem Psychogramm, wenn es uns ein Spielfilm präsentiert.